Franzi, was für ein Zirkustyp bist du? Eher Clowns, Artisten oder Tiere? Antwort D, gar keiner. Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Konitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der als Kind häufiger als Clown bezeichnet wurde. Und ich bin Astrophysikerin, die Clowns noch nie lustig fand. Schade. Sorry. Auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Und wir sind nach einer längeren Sendepause zurück, die uns sehr leid tut. Aber so ist es manchmal. Manchmal braucht eine Pause. Aber ich hatte die Grippe. Ich hatte voll die gute Entschuldigung. Du bist entschuldigt. Genau. 2 Wochen mit der Grippe flach gelegen, da ging gar nichts. Attest liegt vor, ist alles akzeptiert. Genau, aber heute machen wir weiter hier. Und danach geht's so der Plan auch im gewohntem Rhythmus weiter. Und heute werden wir die Ausgabe 133 beschreiten. Und das heißt, dass ich dir heute eine Geschichte mitgebracht habe. Und ich bin schon ganz gespannt, obwohl ich irgendwie trotzdem hoffe, dass es nicht um den Zirkus geht. Ich hab als Kind Dumbo geschaut. Das hat mich für Zirkusse allgemein irgendwie so ein bisschen abgeturnt. Ja, das stimmt. Also ich finde auch, Zirkusse sind aus der Zeit gefallen. Aber du wirst sehen, wo der Bezug da ist. Der gemeine Teil von mir denkt sich, ist nicht die ganze Geologie aus der Zeit gefallen, aber ja. Ja, also die Zeit spielt eine Rolle. Denn meine Geschichte beginnt ungefähr um das Jahr 1700. Da überquert ein Mann den Segnespass und dieser Pass liegt auf 2625 Metern Höhe und verbindet die heutigen Schweizer Kantone Graubünden und Glarus. Mhm. Und der Mann, der da unterwegs ist, heißt Johann Jakob Scheuchzer. Und es ist einer, der sich durchaus für Berge und Gesteine interessiert und alles, was darinnen steckt. Denn er ist nicht nur ein Arzt aus Zürich, sondern er ist auch Naturforscher und publiziert häufig zu Themen der Naturkunde. Allerdings, zumindest auf diesem Teil seiner Reise, ist Scheuchzer nicht so richtig angetan von diesem speziellen Teil der Schweizer Bergwelt. Denn er schreibt von der Überquerung des Segnespasses Folgendes nieder, und ich zitiere ihn hier. Ein solcher Pass ist die sogenannte Wand, an der Tschingel, einem glechstotzigen Berg, und ich habe es nachgeschaut, weil ich wusste es nicht, glechstotzig heißt jäh abfallend. Also an einem glechstotzigen Berg, welcher von Elm hinführt über den Berg Segnes in Pünden. Mir ist keiner so entsetzlich und gefährlich vorgekommen als dieser. Man gehet längs einer hoch aufstehenden Felswand, unter welcher tiefe Gründe und zerbrochene Steinhalden liegen, dass dem Wanderer leicht ein Schwindel ankommt. Also er hat das Ganze zu Fuß überquert, schließe ich messerscharf. Ganz offensichtlich, genau. Eine solche Beschreibung der Bergwelt, die klingt vielleicht in unseren heutigen modernen Ohren etwas merkwürdig, weil wir ja heute zumeist gerne wandern gehen, manche steigen sogar freiwillig schwitzend 1000 Höhenmeter auf Gipfel und dann freuen sie sich über die klare Luft. Und auch im Winter reisen viele gerne in die Berge heutzutage. Im Mittelalter und noch bis in die frühe Neuzeit war das aber ganz anders. Und ich habe ein paar Kostproben rausgesucht. Der Mönch John de Bramble schreibt, wie der Zürcher Naturforscher Scheuchzer, auch im frühen 18. Jahrhundert, aber beim Überqueren des San Bernardino-Passes das folgende, Zitat, Herr, bring mich zu meinen Brüdern zurück, damit ich ihnen sagen kann, dass sie nicht an diesen Ort der Qual kommen sollen. Der Ort der Qual, ja mega. Nein, aber das war auch mein Verständnis, dass irgendwie die Erfindung der Alpen oder Berge allgemein als Freizeitort eigentlich eine Erfindung von irgendwelchen reichen Briten ist, die sich gedacht haben, oh cool. Und das bis dahin eher so, ja, Aber schrecklicher Ort. Wunderbar. Schrecklicher Ort. Ich habe noch einen, auch von einem Briten, aber noch nicht in der Zeit, wo die reichen Briten kamen. Das war nämlich im 19. Jahrhundert, sondern auch nochmal frühes 18. Jahrhundert. Das ist nämlich der Bischof George Berkeley. Auch ein Kirchenmann, aber ebenso ein Philosoph und überzeugter Mann der Aufklärung. Aber der beschwert sich nach einer Alpenüberquerung im Jahr 1714. Zitat: Jedes Objekt, das sich hier zeigt, ist überaus erbärmlich. Ja, also die haben irgendwie alle einen Groll. Und warum dieser Missmut beim Überqueren der Alpen? Dafür kann man vermutlich viele Erklärungen suchen. Diese hier finde ich einigermaßen überzeugend, nämlich die Berge galten den Gottesfürchtigen, also ich habe jetzt auch zwei Kirchenmänner zitiert, entweder als die Orte, die sich zuallererst nach der Sintflut erhoben hatten, oder als Orte, an denen sich Wolken bilden, die dann Regen spenden. Das eine ist eher so die religiöse Sicht, die andere eher so die naturwissenschaftliche, aber beides deutet so in die Richtung, dass es schon irgendwie göttliche Orte sind, aber vielleicht auch Orte, wo Dämonen, Hexen und Trolle hausen, ne, wo Menschen eigentlich nicht zu Hause sind und letzten Endes dadurch Orte, die man eher fürchtet und um jeden Preis meidet. Ja. Einen rationaleren Grund habe ich noch gefunden. Viele fanden die Berge in dieser Zeit, ne, also das so bis ins 18. Jahrhundert, auch als hässlich. Denn seit der Renaissance galt das Ideal, den reinen, geometrischen, von Menschen geschaffenen Formen als etwas Besonderes, während die Natur eher als gestört, chaotisch und grob galt. Also die Berge... Unordentlich. Ja, unordentlich, unaufgeräumt. Ne, kennt man, ne, liegt überall Zeug rum. Also die Berge waren eben... Wenn nicht der Vorhof zur Hölle, dann zumindest war ihre Durchquerung eine Zumutung. Aber das war jetzt meine lange Einleitung. Es gab trotzdem Menschen, die wenig später begannen, sich innig für diese Berge zu interessieren und die versuchten, aus ihnen schlau zu werden, ihre Natur zu ergründen, ihre Gesteine, ihre Minerale, ihre Geometrie und ihre Entstehung. Und genau diese Geschichte will ich dir heute erzählen, nämlich die Geschichte, wie die Geologen begannen, das Gebirge der Alpen zu verstehen. Oh, das finde ich gut. Jetzt geht es endlich mal um die Alpen. Jetzt geht es endlich mal um die Alpen. Ja, du hast immer nur drum herum geredet manchmal, aber nicht so richtig die, ja. Um den gar nicht so heißen Brei, genau. Und das ist ein sehr großes Thema. Ich hoffe, ich habe einen guten Ausschnitt gewählt. Meine Geschichte ist heute, wie so häufig in der Wissenschaft, keine geradlinige. Und es geht nicht nur um Ideen und Argumente auf Papier, es geht auch um Auseinandersetzungen zwischen Menschen. Und dabei geht es um die Titanen der frühen Geologie, um Deutungshoheit, es geht um einen Kampf, bei dem natürlich besonders eines nicht zu kurz kommen darf, nämlich das menschliche Ego. Und für so einen Kampf, da braucht man etwas, Franzi, was könnte das sein? Zwei Parteien, die um was kämpfen oder mehrere? Ja, die auf jeden Fall. Fällt dir noch was ein? Wenn es um die Alpen geht, wahrscheinlich ein Berg. Genau. Auf welchen man hochkommt. Also ich helfe dir mal. Also wir brauchen natürlich ein Publikum. Ne? Das stellen wir hier mit her. Aber was wir noch brauchen, ist eine Bühne. Und weil das zu klein und provinziell klingt, sage ich lieber, wir brauchen eine Arena. Man könnte auch Manege sagen, ne? Das ist die Verknüpfung zum Zirkus, aber ich sag mal, wir brauchen eine Arena, eine ganze. Und wo könnte diese Arena liegen? Die Alpen sind ja hoch und weit, ein Gebirgsgürtel, der über 200.000 Quadratkilometer von Nizza in Südfrankreich bis vor die Tore von Wien oder Ljubljana reicht. Und deshalb wollen wir diese ganz großen Ideen und den Kampf darum an einem besonderen Ort in den Alpen beobachten, und zwar in einer Arena. Ich wage nämlich, und das war hier die große Herausforderung, exemplarisch für dieses riesige Gebirge einen einzelnen Schauplatz zu wählen. Und dieser Ort hat heute einen Namen. Heute heißt er nämlich die Tektonik Arena Sardona. Okay, das ist... Ich hätte jetzt viel erwartet, irgendwie so Matterhorn, nee. Weiß ich nicht. Irgendwie so... Moment, das schreibe ich mir auf. Die Tektonik Arena Sarena. Sardona. Sardona. Mhm. Die Sardona. Genau, Das ist exakt der Ort, an den der Schweizer Naturforscher Johann Jakob Scheuchzer kurz nach 1700 so schlechte Erinnerungen hatte. Dieser Ort ist allerdings, wie wir heute wissen, wissenschaftlich herausragend. So herausragend, dass eine maßstäbliche Kopie der umliegenden Bergwelt wegen ihres exemplarischen Charakters Museum of Natural History in New York steht. Und dieser Ort ist seit 2008 auch als UNESCO-Weltnaturerbe anerkannt und für die ganze Menschheit geschützt. Tektonik Arena Sedona. Genau die, genau. Und irgendwas ist da also. Und jetzt werde ich dir erzählen, was da ist und warum das den Forschern auch schon ziemlich früh aufgefallen ist. Okay, ich bin gespannt. Und wir fangen mit einer einfachen Frage an. Also warum gibt es eigentlich Berge auf der Erde? Jeder, der schon mal in einem Gebirge war, ne, du gehörst ja auch zu denen, die da ganz gerne unterwegs sind. Ich bin zwischendurch zu faul. Aber ja. Ja, man kann auch einfach hinfahren, ne, und sich so ins Tal stellen und mal hochschauen. Und da stellt sich diese Frage irgendwie schon. Also mir geht's so, ich bin ja ein Mensch, der im Flachland groß geworden ist. Deswegen übermannt es mich schon sehr stark jedes Mal, wenn ich mal wieder ins Hochgebirge komme. Und diese sich auch so im Bauch emotional stellende Frage ist, hier stehe ich, kleiner Wicht, und blicke hinauf in die kargen, schroffen und vielleicht auch verschneiten Höhen. Und die Frage ist, wie sind die da hingekommen? Wie kann das sein? Ja, wie kann hier sowas Erhabenes, Großes stehen? Oder vielleicht auch sowas Schreckliches, ne? Je nachdem, was für einen Blick man da drauf hat. Wie so oft kann man sich auf die alten Griechen berufen? Ne? Die haben gesagt, alle Dinge sind aus dem Wasser entstanden. Warum dann nicht auch die Berge? Dann während der Aufklärung versuchte man nach dem langen religiös geprägten Mittelalter wiederum neue rationale Argumente zu finden. Und in dieser Zeit, also im 18. Jahrhundert, machte sich ein Mann Gedanken über die Gesteine und wo sie herkommen. Nicht nur ein Mann, aber den will ich hier hervorheben. Und sein Name ist Abraham Gottlob Werner. Kann das sein, dass du den Namen schon mal irgendwann gesagt hast? Kann auf jeden Fall sein. Das ist auch einer jener Titanen der frühen Geologie. Also das ist ein ganz wichtiger Name. Werner hat übrigens nicht in den Alpen gearbeitet, sondern im Erzgebirge. Aber er hat quasi ein Gedankengebäude errichtet, das schon zu seinen Lebzeiten und auch noch lange nach ihm im Gebrauch war. Und Werner hat quasi Gesteine klassifiziert. Minerale auch, aber vor allen Dingen Gesteine. Und auf die ich jetzt hinaus will. Und Werner hat gesagt, es gibt grob vier Arten von Gesteinen. Da ist einmal das uranfängliche Gebirge. Damit hat er alle Gesteine bezeichnet, die keine Fossilien enthalten. Zum Beispiel Granit, Gneis oder Basalt. Dann hatte er noch das Flözgebirge erwähnt. Das sollen Sandsteine, Kreide oder Gips sein. Dann gibt es noch die vulkanische Gebirgsart. Das sind Gesteine, die aus feurigen Vulkanen stammen. Ich habe am Anfang gesagt, der Basalt ist bei diesen uranfänglichen Gebirgen. Wir wissen heute, der Basalt ist ein vulkanisches Gestein. Das wusste Werner aber zunächst nicht. Und die vierte Gesteinsart ist dann noch die aufgeschwemmte Gebirgsart. Also da hat Wasser irgendwas angestellt. Das ist jetzt hier ein bisschen irreführend, ich muss es aber der Vollständigkeit halber erwähnen. Ne? Es spielt jetzt für unsere Geschichte aber keine Rolle, worum es sich da handelt. Okay, also, trotzdem frage ich ganz neugierig, war das vielleicht irgendwie so diese Sedimentschichten, dass das so ausschaut, wie was angeschwemmt? Man muss ein bisschen vorsichtig sein bei diesen ganzen Begriffen, weil die Geologen damals teilweise Begriffe verwendet haben, die Geologen heute auch noch verwenden, aber die Bedeutung hat sich teilweise verschoben, ne? Weil man das ist jetzt wirklich über 200 Jahre her und weil man in der Geologie so viel noch nachträglich verstanden hat, dass sich da durchaus Bedeutungen verschoben haben. Also ich würde sagen, dieses Flözgebirge, diese zweite Gruppe, ne, da habe ich Sandsteine, Kreide und Gips erwähnt, das ist heute die Kategorie Sedimentgesteine. Aber genau, damals ging das noch so ein bisschen durcheinander. Ne? Aber man wusste es nicht besser. Wichtig ist hier, also es gibt Gesteine, da sind gar keine Fossilien drin zu finden und das ist eine eigene Gruppe. Aha. Und für Abraham Gottlob Werner haben diese vier Gebirgsarten auch eine Rangfolge und zwar eine zeitliche. Und speziell diese erste Gruppe, also diese uranfänglichen Gebirge, haben sich nach Werner als erstes aus dem Urozean gebildet. Sie kristallisierten aus dem Urozean aus, als dessen Pegel langsam sank und sozusagen festen Erdboden preisgab. Und sein Argument, warum das so war, das ist, all diese uranfänglichen Gesteine, zum Beispiel Granit und Gneis, enthalten eben niemals Fossilien und deshalb dürfte es zu ihrer Entstehungszeit noch kein Leben auf der Erde gegeben haben. Ja, irgendwie macht das Sinn, wenn man sich genau so überlegt. Ist halt eine mögliche Erklärung, ne? Also heute kann man sagen, Granit ist ein Gestein, was eine Magma, die im Erdinnern erstarrt ist. Das kann natürlich keine Fossilien enthalten, aber Werner wusste es nicht besser und hat sich erstmal anders zu helfen gewusst, das zu erklären. Aber warum erzähle ich dir das alles? Diese grundlegende Idee wird auch als Neptunismus bezeichnet. Und Neptunismus, ne, also wegen der Neptun, der Gottheit? Also wegen Poseidon. Poseidon, Neptun, genau, also quasi der Gott des Meeres. Da steckt natürlich schon ein bisschen was drin, was ich auch schon mal ab und zu am Rande erwähnt habe, nämlich, dass da auch religiöse Ideen mitschwingen in einem wissenschaftlichen Modell, ne? Also Sintflut-Ideen, es gab mal eine Überflutung der Welt und dann ist das Meer langsam gesunken. Und natürlich ist dieses Wissen aus heutiger Sicht veraltet, aber was wir mitnehmen sollten, ist, dass die frühen Geologen sich vor allen Dingen für die Gesteinsart interessierten, aber dagegen kaum für den Bau, also die Architektur der Gesteine oder ganzer Berge. Und da gibt es einen moderneren Begriff, der tatsächlich, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, aus dem 19. Jahrhundert stammt. Und das ist der Begriff der Tektonik. Okay. Tektonik beschreibt quasi den Bau von Gebirgen. Unsere ganz moderne Verwendung dieses Begriffs ist oder Verknüpfung ist dann mit der Plattentektonik, aber der Begriff ist deutlich älter als die Plattentektonik und bezeichnet einfach nur die Architektur des Gebirges. Also mit Architektur jetzt nicht genau, wie hoch ist der Berg oder der Berg daneben, sondern eben, wie ist es prinzipiell aufgebaut, also was ich auch gemeint habe mit diesen unterschiedlichen Schichten vielleicht, genau. oder irgendwie besteht es aus einem soliden Granitblock oder, genau. oder okay, ne, also okay. Mhm. Also irgendwie die Geometrie spielt da noch eine Rolle, ne? Also nicht nur die chemische Zusammensetzung oder die Mineralien, die man drin sieht, sondern auch, wie sie in der Landschaft verteilt sind, diese Gesteine. Und mit diesem Gedanken können wir jetzt uns endlich an den Ort des Geschehens zurückbegeben, in unsere Arena in der Ostschweiz. Und wie sieht's denn dort aus? Es ist eine Alpenlandschaft und ich sage gleich dazu, ich war noch nie dort. Ich habe jetzt nach der Recherche dieser Geschichte große Lust, mal hinzufahren. Aber das heißt, ich kann das nur so aus der Ferne beschreiben. Also es gibt mehrere karge Taleinschnitte und noch tiefer eingeschnittene Schluchten mit Bächen, Geröllhalden und auch ab und zu eine Wiese dazwischen. Umrahmt werden diese Taleinschnitte von steil aufragenden Bergen, mehrere über 3000 Meter hoch, die eine Kette bilden und das sind diese Chingelhörner, die Herr Scheuchzer am Anfang auch erwähnt. Und vor allem diese Bergkette und das Gestein, aus der sie bestehen und das Gestein, was weiter unten dann auch noch zu sehen ist, das ist das, genau das, was diese Arena so besonders macht und was schon sehr früh erkannt wurde. Denn knapp unterhalb dieser schroffen Bergspitzen, das ist wirklich so einer nach der nächsten in einer Kette, da geht dann eine schnurgerade Linie von links nach rechts durch den Berg, die eindeutig anzeigt, dass sich hier die Gesteinsart ändert. Und zwar auf einer geraden Linie, eigentlich müsste man sagen, man sieht so nicht, ne? Aber wenn man sich vorstellt, ist es logisch, es ist eigentlich eine ebene Fläche, die quasi einmal horizontal durch diese gesamte Bergkette läuft und zwei unterschiedliche Gesteinsarten voneinander trennt. Und die Gesteine am Berg zwischen diesen Zonen unterscheiden sich deutlich. Da ist einmal der Bauch, also der untere Teil, der ist eher grau oder fast schwarz. Es ist auch in sich geschichtet und verwittert sehr leicht. Am Rand befindet sich sogar ein 22 Meter hohes Loch im Berg. Das ist das Martinsloch, durch das man auf die andere Seite gelangen kann. Da gibt es ganz tolle Bilder. Ich habe auch direkt Lust gehabt, da mal durchzuwandern. Über der schnurgeraden Linie ist das Gestein ganz anders. Es wirkt viel schroffer, fester. Es ist weiß mit einem Hang ins Rötliche und es ist grobkörnig. Darf ich Darf ich dich trotzdem noch was fragen? Also ich stelle mir vor, ich stelle mir aus dieser Bergkette, damit ich das irgendwie vom geistigen Auge habe. Ja. Also diese, ich habe eine Bergkette, ich stelle mir mal einfach einen Berg vor, vereinfacht als Pyramide. Ja. Wie so eine Toblerone-Dingsbums. Und dann ist das untere, also die Basis von dem Toblerone, da wo es so dick und breit ist, das ist grau und schwarz und fast verwittert. Und dann geht wie eine Art Linie durch, ich sag mal auf halber Höhe von diesem Pyramidending. Und oben drüber ist schroff und weiß und so. Also wenn ich anfangen würde, von unten nach oben zu laufen, dann würde ich den ersten Teil der Wanderung, würde ich eben durch dieses grau fast schwarz verwitterte laufen. Und dann würde mir irgendwann auffallen, so Opala, auf einmal schaut es ganz anders aus. Genau. Genau so. Ha. Irre. Okay, jetzt will ich da auch hin. Also wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich will ich nicht hochlaufen wollen, wenn du sagst, die sind über 3000 Meter hoch. Aber ja, krass. Okay, aber irgendeiner stand wohl offensichtlich oben. Genau. Im Jahr 1809, also ich springe jetzt sozusagen mal ein bisschen weiter in ins 19. Jahrhundert. Da steht der deutsche Geologe Leopold von Buch während einer Reise vor dieser Bergkette der Tschingelhörner und schreibt dazu das folgende Zitat. Die Felsen ringsumher verraten durch ihre schwarze Farbe den Schiefer, aber ihre weißen leuchtenden Gipfel waren sonderbar und auffallend durch eine scharfe Grenzlinie von diesen dunklen Felsen getrennt. Ja, okay, er hat das ein bisschen poetischer beschrieben als ich mit dem Stück Toblerone. Aber ja gut. Toblerone ist, glaube ich, das Matterhorn, was da drauf ist, stilisiert. Ne? War früher. Inzwischen ist es nicht mehr, glaube ich, weil es nicht mehr in der Schweiz hergestellt wird. Ja, irgendwie stimmt. War da was. Früher war da das Matterhorn drauf, genau. Richtig. Genau. Ja, also Leopold von Buch fällt das 1809 gleich auf, was ja auffällig ist. Und sonderbar, sagt er auch. Und es liegt zwar in der Natur geschichteter Gesteine, dass es gerade Grenzflächen zwischen ihnen gibt. Ne? Also das ist jetzt was man in den Alpen schon öfter mal sieht. Aber was von Buch und seinen Zeitgenossen auffühlt, ist tatsächlich auch die Art der Gesteine. Das untere grau-schwarze ist nämlich, hatte ich gesagt, ist weich, bröselnd, was dafür spricht, dass es eher jung ist. Das obere rötliche ist dagegen knallhart, was für ein hohes Alter spricht. Das ist erstmal so ein Bauchgefühl, würde ich sagen, bei den Geologen dieser Zeit. Aber einige Jahre später kann dann ein anderer Geologe seinen Finger auf das Alter dieser Gesteine legen. Und zwar einer, der sich wie kaum ein anderer in den Schweizer Alpen auskennt. Der hat den schönen Namen Arnold Escher von der Lind. Der stammt auch aus Zürich und macht sich ein neues Feld innerhalb seiner Wissenschaft zunutze, nämlich die Stratigraphie. Franzi, weißt du, was Stratigraphie ist? Ja, Stratigraphie ist die Wissenschaft oder halt die Einteilung in Erdzeitalter anhand von unterschiedlichen Sedimentschichten. Genau. Also das lateinische Wort Stratum bedeutet einfach Schicht. Und du hast es genau richtig gesagt. Also dieser Arnold Escher von der Lind kennt sich mit diesen Zeiteinheiten ganz gut aus. Letzten Endes ist in der Stratigraphie, was man da versucht, ist herauszufinden, welches Gestein zuerst da war und welches später kam. Und wie macht man das? Einmal kann man natürlich sagen, Gesteine bilden sich von unten nach oben. Das heißt, eine Schicht, die ganz unten in einem Berg steckt, erstmal a priori, ne, ist älter als eine, die oben drauf liegt. Man kann aber auch auf Nummer sicher gehen und noch andere Anhaltspunkte suchen. Und einer dieser Anhaltspunkte ist die Paläontologie, also die Spuren ausgestorbener Tiere und Pflanzen, also sowas wie versteinerte Muschelschalen, Gehäuse, Blätter, Knochen zu suchen. Und diese Fossilien, wenn man sie denn findet, sind meistens sehr eindeutig für eine bestimmte Periode der geologischen Zeit. Weshalb Geologen im 19. Jahrhundert große Fortschritte darin machen, die Einheiten der Erdgeschichte immer genauer zu beschreiben. Das betraf natürlich vor allem die Zeit der letzten grob 500 Millionen Jahre. Das wissen wir heute. Damals wussten die diesen Wert noch nicht. Aber in den letzten 500 Millionen Jahren gab es Tiere und Pflanzen mit festen Körperteilen auf der Erde, von denen einige gut erhaltene Fossilien zurückließen. Und jetzt um zu Arnold Escher von der Lind zurückzukommen. Dieser Geologe wusste eben, dank der Fossilien von Cambrium, Silur, Devon, Carbon, Perm, Trias, Jura, Kreide, Tertiär und Quartär, von unten nach oben, also von alt nach jung, aufgrund der darin vorkommenden Fossilien. Das ist schon mal ein Fortschritt gegenüber dem, was der Herr Werner gemacht hat, ne, weil man jetzt hier halt nicht nur Gesteinsarten sich anguckt, sondern vor allen Dingen die Fossilien sich anguckt. Und dieser Geologe im 19. Jahrhundert betrachtete diese Gesteine in unserer Arena und schaute nach den Fossilien und stellte fest, die unteren grauschwarzen Gesteine der Tschingelhörner sind wirklich sehr jung. Die stammen nämlich aus dem Tertiär, also die zweitjüngste Einheit in der damaligen Zählung. Über der schnurgeraden Grenzschicht aber, da liegt ja dieses rote, harte Gestein und das stammt aus dem Perm und ist damit viel älter. Und zwar, nach unserem heutigen Wissen, kann man auch sagen, wie alt ist, da liegt eine Gesteinsschicht zu oberst, die ist über 200 Millionen Jahre älter als die darunter. Ja eben, weil ich hab ja irgendwo im Hinterkopf, es irgendwo kitzeln, dass die Alpen sind jünger als das Perm, also wesentlich jünger. Also die sind nicht 250 Millionen Jahre alt. Genau. Ha. Einmal umgewälzt. Umgewälzt. Was? Also irgendwie liegt jetzt, anders als in der Geologie üblich, alles falsch herum. Ne? Also das Ältere liegt oben auf dem Jüngeren. Andersrum, als es gehört. Ja. Und damit haben wir die Arena bereitet, würde ich sagen. Also es ist nicht nur eine schöne Arena, ja, das sage ich mit meinen modernen Augen, was die Bilder hergeben, die ich gesehen habe, sondern es ist eben auch eine merkwürdige Arena. Die dortigen Gesteine widersprechen dem, woran die Geologen damals fest glaubten, dass alte Gesteine unten liegen und junge oben. Und man könnte auch sagen, guter Rat ist jetzt teuer. In dieser Lage gibt es verschiedene Arten, auf so etwas zu reagieren, was nicht sein darf. Eine davon ist so eine Vogel-Strauß-Strategie. Man ignoriert den merkwürdigen Fakt nur in wissenschaftlich. Man sagt, dass es keine Rolle spielt. Und da habe ich auch ein schönes Zitat rausgesucht. Ich habe übrigens sehr viele schöne Zitate gefunden zu dieser Arena und was da so passiert ist. Ich sage nachher auch noch was dazu, wo ich die her habe. Ja, bitte. Da gibt es einen weiteren Schweizer Geologen, Bernhard Studer. Und der sagt zu diesem Problem im Jahr 1851 mit etwas gewählteren Worten, als ich das gerade gemacht habe. Und ich habe das Zitat um ein paar Fachbegriffe gekürzt, aber so kann man ihn zitieren. Und zwar, das Auftreten und die Lagerungsverhältnisse dieser Gesteine sind zum Teil rätselhaft und deutet auf verwickelte und oft sehr gewaltsame Prozesse. Ihr plötzliches Anschwellen zu mehr als 100 Meter dicken Stöcken und andere Verhältnisse, also er redet hier davon, dass die Dicke dieser einzelnen Schichten sehr unterschiedlich ist, wenn man nach links und nach rechts schaut, die geben der Annahme Raum, dass sowohl mechanische als chemisch-plutonische Kräfte, Sedimentbildung und Erosion ebenso wie von unten her aufgestiegene Stoffe zu ihrer Erzeugung und Gestaltung mitgewirkt haben. Es möchte deshalb ein vergebliches Bemühen sein, für diese Bildung einen bestimmten Rang in der Altersfolge der Formation auszumitteln oder sie als allgemein verbreitete in jedem Profil wiederfinden zu wollen. Zitat Ende. Okay, das ist eigentlich das wissenschaftliche, ja, die wissenschaftliche Methode Strauß tatsächlich so. Oh, es ist so kompliziert, das können wir eh nicht verstehen. Genau, also er sagt eigentlich, auf irgendwelchen dubiosen Wegen sind diese alten Schichten da oben drauf gekommen, aber am liebsten würde ich gar nicht über das Alter reden. Ja, das ist so ein bisschen die Aussage. Was man Bernhard Studer zugute halten muss, ist, in den Bergen und speziell hier mitten in den Alpen haben die Geologen zwar irgendwie eine Nadel gefunden, aus der sie nicht so richtig schlau werden, aber noch viel weniger haben sie den Heuhaufen verstanden, nämlich umliegende Täler, Berge, Gipfel und in ihnen lagernde Gesteine. Und noch viel grundlegender, also sie beginnen erst langsam zu verstehen, dass das größere Bild wichtig sein könnte, um das kleinere Bild zu verstehen, weil dafür muss man schon sehr weit rauszoomen. Denn allein das Kleine, in Anführungszeichen, ist ja in unserer Arena eine Bergkette mit mehreren 3000er Gipfeln. Und herauszoomen in der Geologie bedeutet eben, wenn man jetzt keine Satelliten hat, ne, und Hubschrauberaufnahmen machen kann und so, vor allen Dingen sehr viel Arbeit am Boden. Also man muss durchs Gelände ziehen, Aufzeichnungen machen, wo welche Gesteine liegen. Das muss man alles in Karten einzeichnen und sich dann überlegen, wie alles dreidimensional zusammenpasst. Also das sind einige Schritte, die da gemacht werden müssen und vor allen Dingen sehr, sehr viele Schritte am Boden und über steile Berghänge. Hm. Ja gut, aber jetzt kommen wir ja so 1850, kommen wir ja so ungefähr in die Zeit, als man die Berge nicht mehr automatisch als oder nicht automatisch, aber nicht mehr als hauptsächlich scheußlich begriffen hat, genau, sondern auch, oh, also es gab auf jeden Fall ein paar irre Freiwillige, in Anführungszeichen sage ich, die da eh durch die Gegend gezogen sind, weil sie es schick fanden. Die hätte man ja auch irgendwie, ja, ein bisschen so einen Gesteinshammer und irgendwie eine Karte in die Hand drücken können und sagen, mach mal, oder? Oder auf jeden Fall, genau. Also Citizen Science oder so. Ich habe in Vorbereitung ein Buch gelesen, was ich jetzt fast gar nicht verwendet habe, aber was interessant war, das war genau das, was du vorhin angesprochen hast, dass gerade im 19. Jahrhundert sehr viele Briten in die Alpen gezogen sind, einfach weil sie das Geld hatte und weil es als schick galt in gehobenen Kreisen. Und das Buch heißt How the British Made the Alps. Ja, also es ist so ein bisschen auch wie dieser Hang, dass man Berge touristisch begreifen kann, auch als Erholung, aber auch als Herausforderung, mal auf einen Gipfel zu steigen aus Spaß, auch wenn es sehr gefährlich ist, vor allen Dingen, wenn man nicht die Infrastruktur hat, die man heute hat, so mit Bergrettung und so, aber dass man das trotzdem wertschätzt. Und das ist genau diese Zeit, ja, und gleichzeitig nimmt auch die wissenschaftliche Forschung sehr stark zu. Ja. Genau, also wir brauchen irgendwie ein Big Picture. Und bevor ich zu diesem Big Picture komme, kommen wir aber zu einem Zwischenschritt dorthin. Und dieser Zwischenschritt ist eine Hypothese, nämlich die Hypothese, dass diese alten Gesteine auf den Tschingelhörnern dort zum Liegen kamen, weil sie Teil einer riesengroßen Falte sind. Und das ist ein Begriff aus der Geologie. Ich glaube, den meisten sagt er etwas, weil wir intuitiv wissen, was Falten sind. Aber ich versuche es trotzdem noch mal ein bisschen anschaulich zu machen. Da gibt es ein einfaches Experiment. Also kannst du bei dir zu Hause durchführen. Man braucht kein Gummituch wie bei den schwarzen Löchern, sondern einfach eine kuschelige Wolldecke. Und wenn du diese Wolldecke auf deinem Sofa ausbreitest und dich dann entweder draufsetzt oder von unten drückt vielleicht eine Katze nach oben oder die Katze springt von der Seite drauf und verschiebt dabei die Decke, jedes Mal entstehen in der Decke Falten. Ja. Tatsächlich sind ja die ganzen Alpen voll von Falten. Ne? Also man sieht sie im Kleinen, im Maßstab von Zentimetern und Metern, wenn man sich mal so eine Gesteinswand im Detail anguckt. Aber an manchen Orten sogar auf riesengroßen Maßstäben, so von hunderten Metern. Also manchmal sieht man so Steilwände, wo plötzlich so ein Bogen, die ganze Gesteinsschichten so einen Bogen machen. Und die Gesteine und das weiß man damals eben auch schon, die können schon extrem stark gefaltet sein. So als hätte die Katze auch noch ihre Krallen ausgefahren und wäre dann hin und her gesprungen auf der Decke. Als hätte sie vielleicht gerade eine Maus gesehen und dabei hat auf sie halt der Wolldecke, auf der Wolldecke, ja. Sofa, ja, genau, furchtbar. Ja, aber so geht's halt zu in den Alpen, ne? Und jetzt kannst du dir sehr bildhaft vorstellen, dass die Decke danach eben nach dem Kampf der Katze mit der Maus nicht einfach nur so ein paar Sinuswellen bekommen hat, sondern dass die am Ende ziemlich wirr da liegt. Und wenn du dir deine imaginierte, zum Glück nur imaginierte Sofadecke jetzt vorstellst, da kann es ja durchaus sein, dass an einer Stelle eine Falte über einer zweiten Falte zu liegen kommt und wenn man ganz wild schiebt, vielleicht sogar noch eine dritte obendrauf liegt. Also die Decke ist richtig durchgekrumpelt und sehr viele Falten sind übereinander geschoben. Und die Schenkel dieser Falten drehen sich auch dabei, ne, wenn die Katze da drauf rumturnt. Und das kann halt durchaus bedeuten, dass etwas, was mal unten war bei der Decke, jetzt nach oben zeigt. Also ich habe die Decke im Grunde umgeklappt. Ja, genau. Ha. Ja, und die geologischen Falten in unserer Arena, um die zu verstehen, da brauchen wir jetzt nur noch einen letzten Gedankenschritt. Würdest du nämlich die Katze wegjagen und deine Decke an einer Seite mit einem scharfen Messer aufschneiden, ne, don't try this at home, dann könntest du das sehen, was Forscher im späten 19. Jahrhundert in unserer Arena zu sehen glaubten. Sie sahen geologische Kräfte aus grauer Vorzeit, die das Gestein eventuell mehrmals gefaltet haben, auf einem gigantischen Maßstab. Dann gab es natürlich später irgendwie Erosion, also Wind, Wetter und Frost. Und all das ließ am Ende die ältere Schicht oben liegen, während das darunter das Jüngere auch noch da war. Aber ganz wichtig, nicht weil es schon immer da war oder es schon immer so rumlag, sondern weil eben die Faltung in Form geologischer Kräfte sie dorthin befördert hat. Genau. Also war am Anfang, ganz am Anfang, als es frisch umgefaltet war, auch über der älteren Schicht noch eine jüngere Schicht und die hat es dann weggeschmürbelt aufgrund von geologischer Verwitterung. Oder war es eher so, dass es echt einfach nur einmal umgeklappt wurde? Also wie tatsächlich eine Decke, die ich zusammenfalte. Ich brauche gar nicht die Katze, die das alles durcheinander bringt, sondern ich kann einfach eine Decke zusammenlegen. Genau. Und dann habe ich, ja genau, weil ich gucke die ganze Zeit meine Wolldecke an. Meine Wohnung ist übrigens katzenfrei und meine Wolldecke liegt gerade ungewöhnlich für mich, fein säuberlich zusammengelegt über meinem Sessel. Mhm. Und da habe ich ja auch. Ja. Hast du auch Falten, genau. Das ist ja rein säuberlich, aber klar, da ist die untere, ich sag mal, die Unterseite ist oben, liegt sie gerade. Und darunter kommt dann die Oberseite, also eigentlich die Oberseite. Also dann geologisch gesehen die jüngere. Genau, also das war auf jeden Fall damals die Hypothese. Ob das wirklich so ist, weiß zu diesem Zeitpunkt niemand, ne? Also jetzt so Mitte des 19. Jahrhunderts. Genauso wenig ist klar, wer eigentlich in grauer Vorzeit diese Katze war. Also woher die Kräfte kamen, die das alte Gestein nach oben gedreht haben. Bis man aber dahin kommt, diese Frage nach dem Warum zu klären, müssen die Forscher eine schier unüberwindbare Hürde nehmen. Und diese Hürde ist, wie schon erwähnt, ihr eigenes Ego. Wir sind ja noch im 19. Jahrhundert und damals war die akademische Welt klein. Also es gab so höchstens an den großen Universitäten einzelne Professoren für Geologie. Generisches Maskulinum natürlich in der Zeit. Und die hatten ihre Stellen auf Lebenszeit inne. Dazu kamen vielleicht noch so ein paar Jungforscher, Studenten, Doktoranden oder vielleicht auch mal der ein oder andere Besucher aus dem Ausland. Die Professoren aus der Schweiz kannten sich natürlich aber in der lokalen Geologie somit am besten aus tatsächlich, ja, weil die am meisten schon gesehen hatten. Ihre Studenten taten auch einen Teufel, ihnen zu widersprechen. Und die ausländischen Besucher, selbst wenn sie sich trauten, denen fehlte halt oft das Wissen über die lokale Geologie. Oder wenn die Besucher dieses lokale Wissen durch eigene Studien dann doch erwarben, publizierten sie häufig wiederum im Ausland, zum Beispiel auf Englisch oder Französisch, wodurch ihre Arbeiten zumindest in der deutschsprachigen Schweiz häufig nicht wahrgenommen wurden. Ah. Genau. Häufig kam aber noch ein anderer Faktor dazu, nämlich dass man sich schlicht nicht grün war, was ein überlieferter Dialog von einer Exkursion in unsere Arena zeigt. Der eine Protagonist dieses Dialogs war Albert Heim. Der war Professor für Geologie an der ETH Zürich, so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und der andere war Michael Wacek, ein Geologe aus Wien, also aus dem Ausland. Und dieser Dialog ist als Quelle überliefert, weil er damals wohl protokolliert wurde. Und es geht in diesem Dialog um den Verlauf von Schichten, die den Faltencharakter belegen sollten. Ich habe hier auch mal diese ganzen Gesteinsbezeichnungen rausgekürzt, weil die verwirren würden. Und ich gebe den Dialog kurz wieder. Wacek sagt: "Aber nun sehen Sie, dass alle jungen Gesteine zurückgeblieben sind und dort oben nur die älteren hinaufgehen. Heim: Warten Sie in einer halben Stunde, können wir dort oben südlich am Grat sein, wo Sie wiederum Sandstein zwischen den Schiefern eingelagert finden werden." Die Details müssen dich hier nicht verwirren, ne? Es geht nur um den zwischenmenschlichen Austausch. Wacek sagt: "Aber ich bitte Sie, Professor, das ist ja Mangel an Wahrheitsliebe." Heim: "Das lasse ich mir kein zweites Mal sagen. Vor unserer letzten Verabschiedung habe ich Herrn Wacek in freundschaftlicher Weise ernst und ruhig ersucht, das Wort, das mich gekränkt habe, zurückzunehmen, damit unser kollegialisches Verhältnis nicht getrübt werde." Wacek: "Das ist ja gar nichts. Da sollten Sie hören, wie wir in Wien manchmal diskutieren. Da geht's noch ganz anders." Wow. Schön, die Tatsache, ne? dass sie, aber die müssen beide ja fit wie ein Turnschuh gewesen sein, wenn sie gerade den Berg da hoch irgendwie steigen. Und er ist der arme Student, der den ganzen Kram mitprotokollieren musste. Ja. Die Frage ist, wie viel da dann noch lost in translation ist, weil der Student erstmal Luft holen musste, ne? Wenn der Student Schweizer war, das ist meine Erfahrung von allen Schweizern, auch aus meiner heutigen Neuzeit, das ist, die gehen da einfach hoch. Die Gehzeiten bei Schweizer Wanderwegen sind immer aberwitzig für sämtliche Flachland-Tiroler. Dabei kann man noch problemlos gepflegt über geologische Schichten diskutieren, genau. Aber hallo, und es mitschreiben. Wahnsinn. Also, wie gesagt, der Inhalt, die Details dieses Schlagabtauschs sind hier, nicht so wichtig. Aber das Beispiel zeigt eben, dass der akademische Austausch nicht ideal war. Gerade jener Albert Heim ist da so ein ganz interessanter Zeitgenosse, weil er einerseits zwar großen Anteil daran hatte, die Gesteine in unserer Arena, aber auch weit darüber hinaus zu erforschen und Daten zusammenzutragen, der aber im persönlichen Umgang gelinde gesagt schwierig war. Also da gibt es sehr viele überlieferte Details darüber. Heim war zum Beispiel häufig mit Studenten, aber auch mit Kollegen wie jenem Michael Watzek am Berg unterwegs, wo er dann dozierte, aber sicher auch diskutierte. Und so laufen im Groben auch ja heute geologische Exkursionen ab, auch wie ich sie in meinem Studium erlebt habe. Ne, da läuft man mit einem Professor den Berg hoch und der erzählt einem viel. Und erstmal muss man das natürlich glauben, aber wenn man erfahren genug ist als Student, kann man dem ja durchaus auch mal widersprechen oder er möchte vielleicht auch selber wissen, was man jetzt für eine Hypothese hat. Mhm. Damals war das ein bisschen anders. Also Heim tolerierte den Überlieferungen nach bei Ausflügen andere Meinungen nicht und wollte auch sicherstellen, dass hinterher niemand getroffene Aussagen falsch zitierte, weshalb er noch am Ort ein Protokoll über das Gesagte erstellen ließ, das am Ende auch alle Anwesenden unterschreiben mussten. Oh wow. Was natürlich für die Forschung ganz interessant ist, möglicherweise in diesen Einzelfällen, aber was nicht unbedingt zum einem offenen wissenschaftlichen Gedankenaustausch, dem nicht zuträglich war, würde ich sagen. Ja, das ist richtig. Aber andererseits ist es, also ich meine, einerseits ist es krass. Wann hast du gesagt, so Mitte des 19. Jahrhunderts war der auch unterwegs, ne? Ja, das ist schon die zweite Hälfte, genau. So, aber trotzdem, ich meine, wenn du offensichtlich zwischenmenschlich so drauf warst, dass das noch 150 Jahre später ein Ding ist, das ist schon krass. Also, wow. Ja, aber andererseits, wenigstens hat er sich mit den Leuten noch unterhalten und zwar auch persönlich. Gut, ging ja damals nicht anders, konnten ja schlecht telefonieren aber oder irgendwas anderes machen, aber vielleicht ist es auch die Nostalgie, die fehlgeleitete. Aber ich denke mir so, wenigstens haben die sich damals noch halt noch persönlich auseinandergesetzt. Genau. Ne? So, auf jeden Fall krass, die Sache mit dem Protokoll. Ja, also das fand ich schon interessant. Wahrscheinlich ging es in anderen Disziplinen nicht anders zu. Aber tatsächlich, also wenn man, ich habe hier wahnsinnig viele Details ausgelassen, wie immer in den Geschichten, ist halt nötig. Da gibt es sehr viele Beispiele dafür, dass auch wirklich Kollegen, die rückblickend dann schon die richtigen Ideen formuliert haben, von Heim lange ignoriert wurden. Aber weißt du, ob das daran, dass er, oder weiß man ungefähr, warum die von ihm ignoriert wurden? Also lag das daran, dass er seine eigene, ich sag mal in Anführungszeichen, Pet Theory vertreten hat und keine andere Theorie daneben zulassen wollte? Oder hat er auch eher gesagt, so, okay, ich beobachte und kategorisiere und so, aber die Schlüsse daraus, das sollen andere ziehen oder weiß man, woran das gelegen hat? Oder lag es einfach nur daran, dass sein Ego so riesengroß war, dass er gesagt hat, das könnt ihr alles gar nicht wissen, weil ihr habt ja keine Ahnung? Also ich glaube, ich weiß nicht genug über diesen Menschen, um das allgemein zu beantworten, aber dieser Schlagabtausch hier, das war schon ein großer, was die Faltung, also eigentlich ist es eine Doppelfalte in diesem Tal, wo er halt diese Hypothese hatte und das war schon seine Pet Theory. Und die hat er ziemlich kompromisslos quasi verteidigt. Also dieser Heim, dieser Schweizer, hatte diese Pet Theory von der Doppelfalte, genau. Also dass es passiert ist im Grunde genommen, die Katze hat die Wolldecke zusammengefaltet. Genau. Wer auch immer die Katze war. Ja. Okay, ja. Ja, genau. Also das ist hier so ein bisschen die Quintessenz jetzt auch der Forschung. Also da gibt es halt ein tolles Buch, was herausgegeben wurde, auch von diesem Informationszentrum von dieser Tektonik Arena Sardona, die jetzt zur UNESCO gehört. Das ist, wie gesagt, sehr schön herausgearbeitet. Mhm. Und dabei kam halt wirklich, da kann man sehr im Detail nachvollziehen, wie das Ego verschiedener Forscher, da ist Heim jetzt halt ein extremes Beispiel, aber da gab es auch noch andere, durchaus eine Hürde für den Erkenntnisgewinn war. Es gab auch begünstigende Faktoren für den Erkenntnisgewinn, die dann eine Lösung des Rätsels rückblickend möglich gemacht haben. Ein solcher Fortschritt war, dass bald auch eine weitere Idee formuliert wurde, wie denn diese alte Schicht auf die viel jüngere gelangt sein könnte. Und um diese Idee zu illustrieren, Franzi, nimmst du jetzt gedanklich wieder deine Sofadecke und verscheuchst die Katze, die du ja sowieso nicht hast, verscheuchst das Eichhörnchen, denn die brauchen wir jetzt nicht. Und nachdem du die Decke wieder schön ausgebreitet hast, legst du jetzt beide Hände flach, so ein bisschen an den Rand der Decke und schiebst sie, dadurch, dass du mit deiner ganzen Hand drauf liegst, so zur Seite. Die Decke mit deinen ausgebreiteten Fingern. Und du könntest jetzt einwenden, also so das Sofa ist vielleicht ein bisschen rau und dann bilden sich auch so Falten vielleicht so am Rand dabei. Aber du hörst halt nicht auf, also vielleicht faltet sich die Decke sogar unter deinen Fingern so ein bisschen, aber du schiebst trotzdem immer weiter. Und du schiebst und irgendwann ist dann die Falte, die du vor deinen Fingern herschiebst, quasi erreicht den Rand der Decke und dann schiebst du weiter. Und du schiebst so weit die Decke weiter vor deinen Fingerspitzen, bis sie dazu liegen kommt, wo vorher überhaupt keine Decke gewesen ist. Ja. Okay. Und was du jetzt da mit deinen Händen gemacht hast, das war ein geologischer Prozess, der als Überschiebung bezeichnet wird. Mhm. Also eine Gesteinsschicht wird weggeschoben, und zwar von ihrer ehemaligen Unterlage entfernt. Und sie landet schließlich an einem weit entfernten Ort, wo die nun darunter liegenden Schichten nichts mehr mit dem zu tun haben, wo sie vorher lag. Ah, okay, ich verstehe. Um bei der Decke zu bleiben, oder ja, die Decke finde ich eher, wenn ich mir wieder diesen lustigen Toblerone-Berg vorstelle. Es gibt ja kein zweigeteiltes Toblerone, aber wenn ich mir diesen Toblerone-Berg vorstelle, unten jung, oben alt, dann ist das Bild von der Katze. Das war auch schon bevor es quasi ein Berg war. Bevor es ein Berg war, waren diese beiden Schichten ja übereinander. Also an selber Ort und, naja, nicht am selben Ort und Stelle, aber die waren schon vorher übereinander. Halt nur andersrum. Und diese Hypothese Nummer 2, die sagt quasi, nee, sondern dieser alte Teil, der heutzutage oben ist, der war vorher vielleicht ganz woanders und wurde einfach nur so drüber geschoben über den jungen Teil. Also genau das. Die heutige Bergform musst du ignorieren. Also du musst sozusagen im Kopf sagen, früher war da kein Berg, sondern es waren einfach viele, viele unendlich ausgedehnte Schichten, wie deine Sofadecke quasi. Mhm. Natürlich nicht unendlich, aber weit ausgedehnt. Und die wurden irgendwie verschoben. Ne? Also Bergform wurde das viel später, aber die wurden sozusagen, haben sich voneinander getrennt und die eine wurde irgendwie weggeschoben. Ja. Und letzten Endes im Zuge einer Überschiebung kann eben eine uralte, über 250 Millionen Jahre alte Gesteinsschicht aus der Permzeit auf sehr junge Gesteine des Tertiärs geschoben werden und da zum Liegen kommen. Und die Idee einer Überschiebung, die stammt aus dem Jahr 1884 von einem Forscher namens Marcel Alexandre Bertrand. Aber vielleicht, weil er Franzose war, wurde sie eben von den alteingesessenen Schweizer Geologen erstmal nicht ernst genommen. Auch nicht von Albert Heim, der an seiner Pet Theory hing. Also die Pet Theory war Hypothese Nummer 1, die Sache mit der Katze und der Verwirbelung. Genau, also die Doppelfalte ist der Fachbegriff. Und letztlich war es dann aber eben nur noch eine Frage der Zeit, bis die Architektur unserer Arena ein für alle Mal geklärt wurde. Und das, wie üblich in der Wissenschaft, direkt zu einer tiefer liegenden Frage führte. Okay. Jetzt kommen wir so ein bisschen ins Finale der Vorstellung in der Arena. Warum sich die Idee von Bertrand durchsetzte, waren weitere Beobachtungen, die längst nicht mehr nur aus dieser Arena stammten. Geologen hatten nämlich im Laufe des 19. Jahrhunderts die Welt bereist. Also sie hatten Gebirge in Nord- und Südamerika oder in Asien bestiegen und sie stellten fest, dass große Überschiebungen und dadurch merkwürdig vermengte Schichten vielerorts zu finden sind. Auch in den Alpen, dank immer besserer geologischer Karten, verstand man zunehmend, wie auch auf große Distanzen ursprünglich die Gesteine zusammengehörten und dass eben Schichten wie jene aus der Permzeit locker über einige Dutzend Kilometer verschoben sein können, vielleicht sogar über 100 Kilometer in Einzelfällen von ihrem ursprünglichen Ort entfernt worden sind. Mhm. Und das kulminierte, also diese ganzen Erkenntnisse kulminierten dann auf einer Tagung, nämlich auf dem Wiener Geologenkongress im Jahr 1903. Im Vorfeld hatte ein weiterer Schweizer Geologe eine Arbeit publiziert, wo auch der richtige Begriff schon drin war. Das ist eine Arbeit auf Französisch mit dem schönen Titel Les Grands Nappes de Couvrement des Alpes de la Suisse, leicht gekürzt. Okay. Also die großen Decken in der Schweiz. Mhm. Les Grands Nappes. Und wir haben ja schon die ganze Zeit von deiner Decke geredet. Also dieser Begriff sollte sich jetzt durchsetzen. Also die Alpen bestehen demnach aus vielen Decken in Form geologischer Schichten, die wie deine Sofadecke, die du eben so an den Rand verschoben hast, über sich selbst weite Strecken zurückgelegt haben, irgendwo weit entfernt von ihrem Ursprung, manchmal auf dem Weg verfaltet worden sind. Das passiert dabei. Und eben manchmal auf einem viel, viel jüngeren Gestein zum Liegen gekommen sind. Du hast wahrscheinlich schon öfter mal gehört, dass man die Alpen als Faltengebirge bezeichnet, oder? Nö, aber also vielleicht habe ich es gehört, aber vergessen. Ich würde sofort aufschreiben, Faltengebirge. Ja, ich wollte es gerade relativieren, wenn du es gehört hättest. Ich tue es trotzdem. Also, ach so, ja, hups, ich streiche wieder durch. Das ist tatsächlich ein Begriff, der immer noch irgendwie in Mode ist. Aber der ist halt eben nur, gibt nur einen Teil der Wahrheit wieder. Ne? Also, dass Gesteine gefaltet sind, ist sozusagen ein Beiwerk. Das kann passieren, wenn Gesteine verschoben, überschoben werden. Aber das wichtigste Bauelement, das auch die Entstehung der Alpen erklärt und viele andere Hochgebirge, sind eben nicht die Falten, sondern das sind die überschobenen Decken in Form von geologischen Gesteinsschichten, die von ihrem ursprünglichen Entstehungsort abgetrennt sind. Und hinfortgeschoben, teilweise neu übereinander geschoben und schließlich weit entfernt wieder abgelagert worden sind. Jetzt könnte ich sagen, überschobenes Deckengebirge? Ja, das kann man sagen. Auf jeden Fall. Überschobenes Deckengebirge. Genau. Die sogenannte Tektonik Arena Sardona, also unsere Arena im Schweizer Kanton Glarus, gilt heute als die weltweit beste Stelle, um so eine überschobene Decke zu sehen. Und der Name dieser Überschiebung ist übrigens eine, die auch jeder Geologe eigentlich schon mal gehört haben sollte. Das ist die Glaner Hauptüberschiebung. Wie froh bin ich, dass ich keine Geologin bin und nie davon gehört. Aber ab welchem Punkt muss man das denn als Geologin oder Geologe gehört haben? Weil es ist ja immer ein Unterschied, so musst du, wenn du Mitternacht geweckt wirst, ab welchem Zeitpunkt musst du das dann wissen? Schule? Erstes Semester? Nee, also ganz ehrlich, ich habe in meiner Studienzeit, also ich habe ja in Süddeutschland studiert und da sind die Alpen nicht so fern, aber so dieses Big Picture der Alpenentstehung kriegt man nicht so richtig erklärt. Also klar, Decken, Überschiebungsdecken und so, das hat man alles mal gehört. Ich habe mal eine Vorlesung Geologie der Alpen gehört von dem Plattentektoniker bei mir an der Uni, der auch ein sehr guter Prof war, aber ich bin mit sehr vielen Fragezeichen aus dieser Vorlesung rausgekommen, weil ich habe dir jetzt ja einen winzigen Teil dieser Geschichte erzählt und wenn man das jetzt akademisch vollständig erzählen will, man wird verrückt, weil es ist wirklich kompliziert. Ja. Aber kleiner Spoiler, es ist nicht meine letzte Folge zu dem Thema Entstehung der Alpen. Sehr gut. Also wie war es? Glarna von Glarus, von dem Kantonsname. Glarna. Hauptüberschiebung. Genau, da gab es ja diesen Wiener Geologenkongress 1903. Der hat diese Erkenntnis etabliert, aber wie schon angedeutet, längst noch nicht alle Fragen gelöst, denn diese Überschiebungsdecken, die sind quasi überall und die neue große Frage ist nun, warum sie da sind. Also wer hat die Gesteinsdecken geschoben, verschoben, neu gestapelt? Woher kamen sie ursprünglich und wie sah es eigentlich vorher da aus, wo sie sich heute die Alpen erheben? Dafür braucht es noch ein weiteres Jahrhundert der geologischen Forschung. Und davon erzähle ich dir beim nächsten Mal. Oh, es ist wild. Beim nächsten Mal, also die nächste Geschichte? Nächste Geschichte, genau. Ich mache da eine Serie draus. Nice. An dieser Stelle zum Abschluss aber schon mal ein ganz großes Dankeschön an unseren treuen Astrogeo-Hörer Jürg Meier. Jürg ist nämlich promovierter Geologe aus der Schweiz, Bergführer und beratender Geologe für die Tektonik Arena Sardona. Und er hat mich auf dieses Thema und einen möglichen Dreh dieser Geschichte aufmerksam gemacht. Und Jörg ist auch Autor verschiedener Bücher, wovon ich hier eines erwähnen möchte, weil es nagelneu ist und auch wirklich sehr gut lesbar. Und das heißt, wie Berge entstehen und vergehen in 30 Etappen durch die Alpengeologie. Das ist kein Fachbuch, sondern richtet sich an interessierte Laien. um den sehr komplexen Bau der Alpen im Detail zu verstehen. Aber es ist jetzt kein Wanderführer, also es sind keine Wanderetappen, oder? Sondern, okay, weil das wäre ja auch eigentlich witzig, aber das könnte man wahrscheinlich nicht machen. Es geht um Hardcore-Geologie, aber so, dass man es, glaube ich, auch als Nicht-Geologe sehr gut lesen kann. Ich hatte es ja angedeutet schon, ich muss auch kurz noch die wichtigste Quelle, die ich natürlich auch in den Shownotes nennen werde, erwähnen. Es war ein bisschen schwer, an das Buch rauszukommen, weil es ist tatsächlich, also das Buch von Jörg kann man in Deutschland problemlos bestellen. Das Buch von, was meine Hauptquelle war, ist von diesem UNESCO-Zentrum herausgegeben worden. Das kann man nur direkt in der Schweiz bestellen. Es war sehr kompliziert und sehr teuer, an dieses Buch zu kommen, aber es hat sich sehr gelohnt. Und dieses Buch heißt Starre Felsen und wankende Gewissheiten, die Erforschungsgeschichte der Glaner Hauptüberschiebung von Dominic Letch und Thomas Buckingham. Und darin kann man wirklich in allergrößter Detailtiefe nachvollziehen, wie das Verständnis der Glaner Hauptüberschiebung über mehrere Jahrhunderte das Verständnis der Alpen vorangetrieben hat. Sehr spannend. Habe ich in meinem Studium im Detail null von gehört. Aber war sehr interessant. Und wie gesagt, da gibt es noch mehr. Kommt noch mehr. Ja, ich freue mich. Ja, wie cool. Dankeschön. Also auch für die Buchtipps. Wenn du es jemals rausfinden möchtest, ob dieses eine Buch auch für Laien und Nicht-Geologinnen und Geologen geeignet ist, kannst du es mir ausleihen. Und dann, das mache ich. Ich sage, ob ich irgendwas verstanden habe oder nicht. Ja, mega. Ich sehe schon. Du hast da einen vollen Zettel, sehe ich. Ich hab mitgeschrieben. Sehr gut. Vier verschiedene Farben oder drei Farben und ein Bleistift. Ja. Damit ich gewappnet bin fürs Quiz. Ja, wollen wir ein Quiz machen, Franzi? Total gerne. Ich habe nämlich 5 Fragen für dich. Okay. Ich hab mein Zettelchen hier. Sehr gut. Die erste Frage lautet: Warum waren früher Naturforscher von den Bergen im Allgemeinen so angewidert? Wie, warum? Ja, warum nicht? Weil sich die allgemeine Einstellung zu den Alpen als, in Anführungszeichen, Freizeitsportgerät erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts geändert hat und deshalb Naturforscher eigentlich damit eher der allgemeinen Meinung zu den Bergen entsprochen haben. Ja, das kann man so sagen. Frage 2. Was rund um die Berge der Tschingelhörner war so merkwürdig, dass schon früher Geologen aufmerkten? Die horizontale Linie, die da mitten durch diese Bergkette zu verlaufen schien, so horizontal. So unten war dunkel und oben war hell. Das war komisch. Genau, ich würde noch sagen, das Alter, was sich dann auch relativ schnell etablierte. Genau, dass das Alter auf dem Jungen liegt. Welche Faktoren waren dafür verantwortlich, dass die wahre Ursache der falsch herumgestapelten Schichten erst später erkannt wurde? Welche Faktoren? Ja, ich würde sagen, laut deiner Geschichte jetzt würde ich sagen, dass der wichtigste Faktor ist, dass du halt nicht nur den Berg oder die Bergkette, so wie sie heute dasteht, betrachten kannst, um den Ursprung zu verstehen, sondern du bräuchtest ein großes Gesamtbild und dafür bräuchtest du Karten und eine Klassifizierung von Gesteinstypen und eine einigermaßen Datierungsmethode und das gab es halt alles die längste Zeit nicht. Du musstest ja erstmal anfangen, in diesen Bergen herumzukraxeln und zu gehen und ja, um das Ganze zu kartieren, die Steine zu sammeln, auseinander zu hauen. Ich weiß ja nicht, was ihr Geologen da anstellt. Ja, so. Überblick, genau. Ja. Frage 4. Was ist eine Überschiebung? Moment. Ich verschiebe die Decke, habe ich mir dazu ausgeschrieben. Das ist ein geologischer Prozess, wo ich im Grunde genommen, ich hab zwei Schichten, die aufeinander liegen, vereinfacht gesagt, und dann nehme ich die obere Schicht und schiebe sie weg, sodass sie irgendwo endet, wo sie nicht angefangen hat. Genau, also die ältere Schicht war früher ganz woanders, als sie heutzutage ist, und sie wurde über die jüngere, über die geologisch jüngere Schicht drüber geschoben. Genau, also das ist, ich akzeptiere das so, weil ich glaube, ich habe es auch nicht hinreichend fachlich gut genug erklärt. Das ist ein Begriff aus der Strukturgeologie, mit der ich schon immer auf Kriegsfuß stehe, und alle Strukturgeologen unter euch Hörenden, ihr dürft mich gerne in den Kommentaren zurechtweisen. Ich zitiere hier nur einmal die Wikipedia, die ganz furchtbar ist in dieser Frage. Sie schreibt nämlich, eine Überschiebung ist in der Geologie eine tektonische Störung, bei der die Hangenscholle eine Aufwärtsbewegung vollzieht. What the f... Also, jetzt wissen wir das auch. Aber ja, vor allen Dingen irgendwas als Störung zu bezeichnen, finde ich ja a bit rich. Also als Störung klingt schon wieder so wertend. Ja, eine Störung ist einfach ein Übergang zwischen zwei Gesteinen, die ursprünglich nicht aufeinander gelegen haben. Das ist da die Definition. Ja, aber das ist doch Banane. Also eine Störung, die ursprünglich nicht aufeinander gelegen auf dem Planeten, wo es eine Plattentektonik gibt und sich die ganze Zeit irgendwas ändert. Also wenn es auf dem Mars der Fall wäre, dann würde ich sagen, ja, offensichtlich ist da irgendwas gestört, ganz klar. Aber ja gut, so, aber es gibt ja sehr viele Schichten, die aufeinander liegen, weil sie so nacheinander, übereinander entstanden sind, ne? Und an Ort und Stelle, und da gibt es keine Störungen. Aber dann hast du irgendwelche, in dem Moment, wo du dann irgendwann später Kräfte hast, da können sich dann Störungen, also Risse quasi, flächenhafte Risse bilden. Das weißt sind du, was ich die ganze Zeit denken muss bei dieser gesamten Geschichte mit deinen Überschiebungen und Faltungen und Blüdelgie? Ich habe es vergessen, dieses komische Fertigeis als Kuchen mit irgendwelchen Schokoschichten und dann ist ja oben drauf so, ich hab den Namen vergessen, wie das Geraffel heißt. Ich habe es auch seit Jahren nicht mehr gegessen. Aber da ist unten quasi so Schichten mit Schoko und Eis und dann wieder Eis und dann oben drauf sind auch so Falten drauf gemalt, aber halt in 90-Grad-Winkel. Du weißt, was ich meine, oder? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Früher im Fernsehen gab es dafür Werbung. Ja, stimmt. Da muss ich die ganze Story dran denken. Also das untere von diesem Eis ist die Überschiebung und das obere wäre dann die Falte. Also bei geologischen Geschichten, kulinarische Details funktionieren meistens auch sehr gut. Vielleicht fällt mir da was ein für die nächste Ich warte seit Folge. Jahren auf den Sedimentkuchen von dir, aber Prinzregententorte mal anders. Aber du hattest doch eine Frage. Ich habe noch eine Frage, genau. Warum, letzte Frage, warum ist der Begriff Faltengebirge für die Alpen irreführend? Weil sie hauptsächlich ein überschobenes Deckengebirge sind. Sehr gut. Katsching! Ja, vielen, vielen lieben Dank, Karl. Ja, mega. Danke, dass du dich dieses Themas angenommen hast, weil es klingt tatsächlich einfach nur unfassbar gigantisch groß. Also groß ist ein Adjektiv, das stinkt gerade so ein bisschen ab, aber es ist so Riesenthema, immer die Alpen, ne? Da kannst du ja ganz am Anfang anfangen, wenn du willst. Also ich meine, wo fängt man an? Von daher, ja, vielen lieben Dank, dass du dich dessen angenommen hast, und auch vielen lieben Dank an unseren Astrogeo-Hörer, dass er da unterstützend und als Ideengeber fungiert hat und offensichtlich auch ein Buch dazu geschrieben hat, finde ich gut. Mega, krass. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Ich freue mich wirklich auf den nächsten Teil. Haha. Ja, genau. Ich bin auch gespannt, was ich da mache. Ja, Geologie ist halt auch immer dreckig, ne? Also es ist so einfache Ideen dann rauszudestillieren, das ist dann schön so, ne? Aber wenn du dann ins Detail reinguckst, dann sieht man ganz schnell irgendwie, es ist alles im dreidimensionalen Raum, es hat alle möglichen Verschiebungen, alle möglichen Richtungen gegeben. Man findet auch immer oder häufig Gegenbeispiele, und das macht so schwer greifbar. Ja, es ist halt messy. Du kannst dich halt nicht in ein schönes Labor stellen und das irgendwie nachbauen oder reproduzieren. Weil ich meine, in dem Sinne kannst du, also dann natürlich Teilaspekte. Du kannst, weiß ich nicht, Meteoriteneinschläge, die kannst du simulieren im Labor, im Kleinen. Aber die Entstehung der Alpen kannst du nicht nachbauen, und das wird nirgendwo auf der Welt unter genau denselben Bedingungen nochmal genau so abgelaufen sein. Oder ja, wie, ne? Also genau. das ist halt, sag ich mal, das echte Leben. Ja, von daher, nee, Chapeau. Irgendwann müssen wir dann mal irgendwie so einen Wandertag dahin veranstalten. Ja. Martinsloch hatte ich mir aufgeschrieben. Genau, Martinsloch, genau. Ja, warum nicht? Da muss uns Jörg dann rumführen, würde ich sagen. Hast du nicht gesagt, er ist Schweizer? Wie gesagt, da werden wir nicht glücklich. Ach so, ja, stimmt. Da gebe ich dann eine halbe Stunde. Ah ja, ich glaube, vielleicht ist er rücksichtsvoll. Oh mein Gott. Das ist echt, weil ich war nur einmal in der Schweiz bewusst wandern. Auf dem Sentis. Es war mega geil.